Park im Komplex von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Der erste Pförtner. Ein Mann in seinen späten 40ern mit fast kahlem Schädel und schwarzem Schnauzer überprüft erneut die Identität Herrn S. und seines Kollegen Tom Pergel, während er sie des Öfteren über seine schwere Hornbrille dabei hinweg zum Mustern gedachte. Korrekterweise meine darauf hin, müsse für den Neuankömmlinge erst eine elektronische Zugangskarte beantragt werden, die es ihnen dann ermöglichen werde, weiter in den technischen Bereich im unteren Kellergeschoss der Anlage zu gelangen. Bedauerlicherweise, erklärt ihnen der Pförtner, ist aber genau das jedoch bis dato verabsäumt worden, weshalb er jetzt zuallererst einmal bei seinem Vorgesetzten auf Etage 3 ob des weiteren Vorgehens in ihrem Falle nachfragen müsse. Herr S. warf seinen Kollegen einstweilen vielsagende Blicke zu. Ihnen wurde geheißen, bis auf Weiteres auf einer spartanischen Bank nahe der Eingangshalle Platz zu nehmen und einen baldigen Aufruf abzuwarten. Nach ungefähr 30 Minuten trat dann ein uniformierter Herr von der Sicherheit an sie heran und verhaß den Dreien, ihm rasch zu folgen. Der Mann verfügte über einen schäbigen, abgenützten Schlagstock, der gut sichtbar an einem breiten Ledergürtel baumelte. Er trug außerdem eine Mütze mit dem Emblem der Sicherheitsfirma am Haupte und war in eine dunkelblaue, ja fast schwarze, zweiteilige Uniform gekleidet. Zu viert fuhren sie dann mit einem Paternoster in die dritte Etage des Komplexes, um gleich darauf vor einem kleinen Raum unweit des Aufzugs Halt zu machen. Gunther Kranewald wurde von dem Sicherheitsbeamten angewiesen, einstweilen mit ihm draußen zu warten. Das Büro war von einer edelhölzernen Trennwand durchzogen, welche offensichtlich dem Sichtschutz diente. Hinter dieser Trennwand saßen je links und rechts davon eine blasse, etwas untersetzte Gestalt. Dem goldenen Schriftzug der massiven Holztüre Glauben schenkend, waren diese aschfahlen, kränklich wirkenden Herren hochrangige Beamte der Gebäudeverwaltung. Einer der Beamten, jener mit bereits etwas ergrautem Haaransatz und leberfleckigem, aufgedunsenem Gesicht, telefonierte gerade. Der andere aber saß über sein Schreibpult gebeugt und war scheinbar vertieft in irgendwelche Akten. Beide würdigten die Neuankömmlinge keines Blickes. Den Gesprächsfetzen entnehmend war dem Herrn am Telefon der Dialog äußerst unangenehm, und es war ihm anzusehen, dass er die Person am anderen Ende der Leitung am liebsten jetzt als später abgewürgt hätte. Manierlich begnügte er sich jedoch damit, seine Antworten möglichst bündig zu halten, um das Gespräch baldigst beenden zu können. Nach einer Weile legte er den Hörer beiseite und überreichte Herrn S., nicht ohne ihm einen harschen Blick zuzuwerfen, zwei elektronische Chipkarten, die er unmittelbar zuvor aus einer Schreibtischlade gefischt hatte. Diese Karten wären jedoch nur heute gültig und wirklich nur für den technischen Bereich des Gebäudes vorgesehen, erklärte er in nachdrücklichem, strengen Tone. Des Weiteren sind die Herren Techniker verpflichtet, diese Karten sofort nach Beendigung ihrer Tätigkeit in diesem Hause ohne Aufforderung dem ersten Pförtner zu übergeben. Nachdem er ihnen die Karten ausgehändigt hatte, prüfte die beiden noch mit einem misstrauischen Blick, um sich gleich darauf wieder über die Akten seines Schreibpults zu beugen. Einige Zeit verging, ohne dass der Beamte noch etwas hinzuzufügen gedachte. Daraufhin verabschiedete sich Herr S. und sein Kollege, höflich, ohne aber eine weitere Reaktion bei den Beamten damit auszulösen. Sie hatten das Büro jetzt wieder verlassen und schlossen behutsam die Türe hinter sich. Der Sicherheitsbeamte, der jetzt einen zusehends müden Eindruck machte, ließ es sich nicht nehmen, die beiden in Kompagnon des jungen Gunther Kranewald auch noch in den technischen Distrikt des Gebäudes zu geleiten. Im Kellergeschoss des Gebäudes angekommen, überließ er dann die kleine Gruppe nach kurzem Nicken und streng prüfendem Blick ihrem Schicksal. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. 若者と美しい少女が